Willkommen zu unserer Podcast-Besprechung von Agents of S.H.I.E.L.D., Staffel 3, Episode 17, The Team. Also in dieser Episode haben sich endlich Daisys Team von Inhumans so richtig zusammengefunden, auch wenn es dann schlussendlich nur 4 Leute sind, aber ist auch schön, wenn man sich dann auf diese Charakter konzentrieren kann. Und jetzt, ich muss sagen, ich fand es cool, dass da besonders jetzt mal Elena und auch Joey, wie die miteinander gekämpft haben und auf Spanisch geredet haben, fand ich wirklich sehr gut und schön. Weil das sind so die Nebencharakter, die sind eigentlich sehr sympathisch, haben aber nicht unbedingt immer so... Also sie ist ja erst in einer Folge vorgekommen. Fand ich toll, wie sie eingebaut wurden. Dass sie direkt den Raum bekommen, dass man sie kennenlernt. Ja. Und dass sie ihre eigene Sprache so benutzen konnten. Ja, das finde ich auch sehr gut, dass in einer amerikanischen Serie quasi... wahrgenommen wird, dass es, also ich meine, Elena ist ja sowieso aus Kolumbien, sie ist ja nicht quasi Hispanic in Amerika, aber dass Joey das auch respektiert wird und auch Elena sagte irgendwann zu Daisy, ja, dann lern halt Spanisch, ja, ich dachte, du bist Spionin. Genau, du bist doch eine Gnade, so gut, der war super, ja. Und Mac hat auch extra gelernt und sie hat wiederum das, extra Englisch gelernt. Ja, das war so ein klassischer Liebesfilm. Mhm. Liebesfilmmotiv, dass die Leute, das gibt es so oft in solchen Filmen, dass man extra die Sprache lernt. Sei es Zeichensprache oder eine andere Fremdsprache. Ich glaube, in Love Actually kommt es ja auch vor, dass er für sie Portugiesisch lernt und sie Englisch, und obwohl sie gar nicht wissen, ob sie sich wieder sehen werden und so. Okay. Oder dann so. Ja. Und das kommt öfters vor, so ein Motiv. Was mir auch gefallen hat, ist zwischen Joey und Elena, ist, dass in der letzten Folge, in der Elena vorkam, wurde ja nochmals betont, dass sie gläubig ist. Und ich nehme jetzt an, gläubige Christin, was bei Mac ja auch wichtig ist, was dann da rauskommt. Und also es gibt ja viele Teile der christlichen Kirche, die quasi gegen... oder homophob ist, also homosexuell nicht respektiert. Und das haben sie in dieser Folge ganz elegant und eigentlich ziemlich nebenbei gelöst. Nämlich fahren Joey und Elena fahren miteinander Lift, Aufzug für unsere deutschen Hörerinnen. Und dann ist, glaube ich, ihr Satz zu ihm, ja was, und dann hast du ihn einfach sitzen lassen, obwohl du ihn noch hochgebeten hast und dann sagt er, weiß ich nicht mehr, was er sagt, I'm aber das worst, zeigt uns. So. Genau, und das zeigt aber, dass sie miteinander über sein Date gesprochen haben mit dem Mann und da sie ganz normal darüber redet oder auch so, so nebenbei so einen Kommentar macht, zeigt es, dass sie damit kein Problem hat und dann ist das quasi wie schon aus der Welt geräumt. Ja. Das fand ich ein schönes Detail. Mhm. Also sie hat ja so ein, also ein Kreuz. Okay. Schmuck an. Das ist ja das, was so der Indikator ist, dass in diesem Flugzeug im Weltraum ja so ein Kreuz schwebt, dass da sie involviert ist. Deswegen, also sie ist ganz sicher Christin. Ich glaube, das habe ich so im Kopf, dass das mit ihr, dass ihr das gehört. Ja. Aber stimmt, und das habe ich gar nicht gedacht, da haben sie wie, okay, das könnte vielleicht ein Punkt sein, der dann unklar ist oder so, aber dann haben sie so einfach ganz ein kleiner paar Sätzen gelöst, stimmt, realisiert man dann nicht unbedingt, dass das überhaupt eigentlich gemacht werden müsste, aber wenn man dann, stimmt, wenn man es dann merkt. Ich habe noch zu Mac und Elena, also eben, du hast ja gesagt, eben so Liebesfilm-Motiv, also auch ohne das mit den Sprachen hast wie gemerkt, dass sie aneinander Interesse haben und so, wie sie sich anschauen. Und dann aber am Schluss, wo sie ja da so abgeführt werden, dass dann das wie so ein Bruch gibt, den man auch als Zuschauer dann wirklich spürt, so, oh, das ist jetzt schade. Weil sie sagte mir dann, mein Name ist Elena, wo er mit Jojo sie anspricht und so. Und dass sie das quasi wieder gut gemacht haben, dass sie diesen Bruch, der auf Ebene des Teams und auf Ebene der Institution stattfindet, auch hier in eine persönliche Beziehung übersetzt haben, so dass es noch ein bisschen nachvollziehbar ist oder noch ein bisschen, dass man sich noch besser darin reindenken kann. Mhm. quasi, dass so etwas ja nie nur quasi die Newmans und S.H.I.E.L.D. sind sich jetzt nicht mehr so grün, sondern wir haben auch direkt was, das für die persönlichen Beziehungen bedeutet. Ja. Und jetzt hier, also im Vergleich eben mit Elena habe ich dann auch viel mehr mitgefühlt, als ich jetzt in den vorigen Folgen mit Lincoln mitgefühlt habe. Aber ich muss sagen, Lincoln hat mir in dieser Folge wie besser gefallen. Ja, mir auch. Ja, also es kommt, ja warum? Also weil er später rauskommt, dass er wie betrogen wurde durch Daisy, die aber, wie wir dann sehen, ja nicht unter ihren eigenen Willen agiert. Aber das hat ihn irgendwie, hat ihm wie so einen Storypunkt gegeben, der ihn irgendwie sympathischer machte, dass er nicht, dass er da wie dieses Pech auf ihn lastet, dass ihm jetzt eigentlich seine Freundin, die infiziert ist, benutzt ihn als Sündenbock und so. Dass, also weiß nicht, die Szene, wo sie dann diese Diskussion führen, wo sie ihn eigentlich befreien will, das habe ich dann sehr spannend gefunden, obwohl ich sonst Lincoln nicht so interessant finde. Ja, ich meine, ich hoffe ja immer, dass Sachen, die nicht interessant sind, werden noch interessanter werden, wobei das Agents of S.H.I.E.L.D. am Anfang ja nicht zugetroffen hat, weil ich ja davor war, dass das so ein bisschen langweilig von sich hindümmelt. Oh. Aber generell, also weil ich ja dann plötzlich wissen musste, wie es weitergeht damals, aber generell bin ich ja immer, freut es mich, wenn Dinge interessanter werden und daher hoffe ich eigentlich auch, dass Lincoln interessanter wird. Und ich muss auch gestehen, ich finde, ich fand in dieser Folge auch schon um einiges interessanter zuzuschauen und ich glaube, bei mir ist es auch langsam der Punkt, dass ich finde, dass sie seine Charaktereigenschaft oder sein, das, was was ich finde, erst in den letzten Folgen rausgekommen ist, dass er so teilweise Ausbrüche hat. Also, dass er so schwankt zwischen diesem eher sanften oder ruhigen und dann aber so schnell wütend wird. Ja. Dass das jetzt langsam konstant beobachtet werden konnte. Weil ganz am Anfang, als man ihn kennenlernt, finde ich, macht ihn das noch nicht aus. Wobei es gibt ja auch diesen Grund, weil er da in Afterlife ist und quasi auch ausgeglichen sein kann. Und als es dann später kam, hat es für mich nicht so gepasst. Aber jetzt sieht man das wirklich konstant, wie das in Situationen passiert, dass er dann plötzlich so aufbrausend ist. Und das finde ich gut, dass das jetzt wirklich, also langsam überzeugt es mich, dass er so ist. Ja. So, also langsam funktioniert es für mich, dass ich denke, ah, diese Figur hat doch ein wenig Kontur. Der Charakter bildet sich mehr aus. Ja. Und dann habe ich mich jetzt gefragt, in dem Gespräch mit Daisy, zeigt sich ja, sagt er doch, nein, wir sind S.H.I.E.L.D., wir machen das nicht, ich bleibe hier. Also ich verrate jetzt nicht diese neue, also ich verrate S.H.I.E.L.D. nicht. Und da habe ich mich gefragt, ist Treue, also nein, nicht Treue, also doch Treue, Loyalität, etwas, was ihn ausmacht, schon von Anfang an, habe ich mich gefragt. Also dort mit Chai-Ying und so. Ja. Ich glaube, also habe es nicht mehr so stark im Kopf, aber ich glaube, er war schon da auch sehr fest an Afterlife ja gebunden, ja. Und hat den Film zu verdanken. Dann, dass dann da wie so diese Treue sehr stark ausgeprägt ist, das kann man schon mit ihm verbinden, ja. Aber S.H.I.E.L.D. hat er noch ein bisschen eine schwierigere Beziehung, aber. Ja. Er hat ja auch mal gesagt, er ist nur wegen Daisy da. Genau. Und jetzt, aber jetzt Wechsel. Hat er sich ihr ihr widersetzt für S.H.I.E.L.D. Er hat da vielleicht, damit Coulson ja auch so diese Mission hatte, vielleicht hat er da sein Vertrauen, hat das gestärkt. Ja. Aber er hat ja dann auch schnell gemerkt, dass Daisy ja nicht sich selbst ist. Klar, also ich meine, das ist dann wieder der naheliegende Grund, dass Daisy für ihn ja nach wie vor wahrscheinlich S.H.I.E.L.D. bedeutet. Ah. Und sie ist jetzt gerade aber Hive. Ja, also Arbius. Und von daher ist, wenn er ist es trotzdem logisch, dass das es wäre ja vielleicht was anderes gewesen, wenn sie als Daisy zu ihm gekommen wäre, aber auch dann. Ja, stimmt. Das hätte sie dann nicht gemacht. Aber eben der Punkt war ja auch, dass sie ihn betrogen hat, indem sie diese Kugel bei ihm versteckt hat, damit er die Schuld bekommt. Das ist ja einfach so ein, da geht man, hintergeht man die Person und gibt ihr noch mit eben für etwas, das man selber begangen hat, gibt man ihr die Schuld. Das ist dann, egal welchen Umständen, wäre das nicht so schön, oder? Ja. Ich meine, grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn Leute, also wenn er auch noch andere Gründe hat für das, was er macht, als einfach jetzt Daisy. Ja, stimmt eben. Das wäre ein bisschen zu simpel. Von daher ist das vielleicht ganz gut, wenn er da ein bisschen sich überlegen muss, warum tue ich, was ich tue. Ja. Okay, aber es ist doch schön, dass wir ihn ein wenig interessanter finden. Ja. So lange haben wir, glaube ich, noch nie überlegt. Ja, genau, ist doch gut. Ja, positives Zeichen. Ja. Wollen wir zu Daisy? Ja. Kommen, oder? Weil, was hast du zu Daisy zu sagen? Also ich, als dann halt da rauskam, also zuerst anscheinend herauskam, wer jetzt infiziert ist, also Lincoln war ich, ja, na klar ist es Lincoln. Ja. Also, was dachte ich immer, wenn er so, ja, ist ja klar, ist ja gut. Aber nachher habe ich dann auch irgendwie gemerkt, okay, ihm ist zu offensichtlich und dass es dann Daisy war, dachte ich, okay, das ist eigentlich viel besser, einfach interessanter für die Story, weil sie ja diese Verbindung noch zusätzlich mit Ward hatte, was jetzt hat diese, deren ihre Beziehung jetzt mit Tyfe wohl kommt, ja, müssen wir noch schauen, wie das rauskommt, aber der Hive hat ja dann die Erinnerungen von Warden, er hat sie auch Sky genannt, wo er sie infiziert. Ja. Und das wird dann halt sicher kritisch. Und für Daisy, wenn sie dann wieder ihren eigenen Willen zurückbekommt, wo ich jetzt mal davon ausgehe, die wird ja dann total traumatisiert sein, weil sie hat jemanden brutal ermordet, auch wenn er ein Hydra-Bösewicht ist, aber so wie sie ihn umgebracht hat, war jetzt wirklich schlimm. Mhm. Sie haben es auch sehr stark dargestellt. Dann eben, sie betrügt Lincoln und S.H.I.E.L.D. überhaupt und zerstört fast die ganze Basis. Ich gehe mal davon aus, dass nicht alles total kaputt geht, aber es sieht auch nicht gut aus. Und dann geht sie noch zu Ward zurück, ja, quasi. Genau. Und, ja. Also er hat ja, also streng genommen hat er schon, als er nach Ward war, versucht, sie zu manipulieren, mit ihm zu kommen. Genau. Nachher dann hat er sie nicht mehr versucht zu manipulieren, würde ich sagen, sondern da hat er dann recht offen gelegt. Aber quasi da, wo sie ja dann rausfinden, wer er ist, hat er schon... Ja, sie küssten sich ja gerade vorher. Also es war schon dort extrem manipulativ. Ja. Und jetzt wird es sozusagen wortwörtlich mit einem Virus infiziert, damit sie ihm dann so dient. Und ich denke, also eben, wir haben die nächste Folge noch nicht gesehen, aber das wird sicher dann auch ein bisschen auf dieser Ebene spielen, vor allem, dass im Ward ja diese Gefühle für Sky hatte, weil Hive hat ja dort dann zum Beispiel die Tochter von Malik geküsst und bin mal gespannt, wie die Serie damit umgehen wird. Ich muss gestehen, dass ich zuerst Maliks Erklärung, warum die Newmans jetzt Hive folgen, noch nicht nachvollziehen konnte. Ich weiß nicht, ob er von Anfang an gesagt hat, dass er sie wirklich infiziert. Das wüsste ich jetzt auch gar nicht. Oder sagen wir so, ich finde, am Anfang hat Malik, glaube ich, einfach noch gesagt, ja, dass sie einfach in ihm ihren Gott sehen und ihm deswegen folgen. Und nur deswegen Hydra hintergehen. Also, weil er hat ja gesagt, ja, das sieht man ja daran, dass alle meine Männer jetzt ihm übergelaufen sind. Und dann dachte ich so, nein. Also, Hydra muss sich nicht wundern, wenn die Leute von einem Arschloch zum nächsten Arschloch gehen. Einfach der Mächtigere ist. Da dachte ich dann so, das reicht mir nicht als Begründung, mein lieber Malik. Aber dass er sie quasi wirklich infiziert, das finde ich wiederum nachvollziehbar. Also, das... Also weil ich einfach dachte, man braucht jetzt keinen mega guten Grund. Nee. Also um von Hydra wegzugehen oder von Malik wegzugehen zu einem Hive, der es schafft, Malik zu manipulieren oder für sich einzusetzen und auch sonst sehr mächtig ist, ist jetzt nicht überraschend für Hydra-Agents. Nein, überhaupt nicht. Dachte ich so, weil, klar. Ja, okay. Na, aber also Malik hat da ja, glaube ich, selber ein bisschen gemerkt, dass da alles... dass er das irgendwie falsch und naiv eingeschätzt hat. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass seine Agenten oder die Leute, die ihm unterstellt waren, nur zu Hive oder Avius übergewechselt wären, wenn, also ich finde, das wäre auch sehr naheliegend gewesen, auch wenn er sie nicht infiziert hätte. Das wäre auch super sehr genau. Es ist ja nicht klar, ob zum Beispiel der eine Human mit diesen telekinetischen Kräften Kiera heißt er, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Ja, in diese Richtung. Da ist nicht klar, ob er infiziert ist oder ob er es freiwillig macht. Oder wir haben, glaube ich, nie gesehen, dass er direkt auch diese Schwade von Virus, Teilchen oder was auch immer da bekommen hat. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ist wohl ein Mix. Kann ich mir vorstellen. Ja. Weil eben Hydra-Agenten, die folgen dann einfach dem, der gerade in der obersten Position also, ist, fertig. Genau, da dachte ich einfach so, ach ja, Malik, du machst es dir ein bisschen einfach. Ja. Und ich bin, das ist jetzt ein bisschen fies vielleicht, aber ich bin ganz froh, dass sie so diese Figur weg ist, weil der nuschelt immer so. Ja, okay. Oh, also ja, Malik hat mich genervt. Soll er ja vielleicht auch, ist jetzt nicht irgendwie Sympathie bekommen, aber der hat mich echt genervt. Er soll das darstellen, ja. Oh. Ja, das ist jetzt vorbei. Ja, genau. Aber sie haben ihn noch lange ausgenutzt, aber jetzt ist es weg. Ja. Genau. Also. Ich. Aber so konzentriert sich jetzt auf eben diesen Hive. Ist vielleicht noch praktisch, wenn sie jetzt wieder einen fokussierteren Bösewicht haben. Ja. Irgendwie so. Und Ward ist jetzt quasi wirklich aufgestiegen zum ultimativen Bösewicht. Ja, hat jetzt seine Lehrjahre hinter sich und jetzt kann er. Oh Mann. Weil vorher fanden wir ja immer, also wir haben ihn als Bösewicht bezeichnet oder so, aber er war ja immer, haben wir gesagt, er ist quasi auch eine Wildcard, also auch immer ein eher chaotisches Element und so. Und jetzt haben wir ihn aus dem. Und jetzt ist er quasi aufgestiegen zum richtigen. So großen Ober-Gegenspieler. Ja, Gegenspieler, aber auch, also wirklich eben nicht nur Gegenspieler, sondern wirklich auch Bösewicht. Ja. So. Und auch mal wieder mit dem schönen Ziel der Weltbeherrschung. Ja, oder Zerstörung oder so. Ich weiß noch nicht ganz, was er war. Das wissen wir noch nicht. Ja, ja. Weil okay. Der Planet, also der Alien-Planet, dort sah man ja dann die Ruinen dieser Gesellschaft. Ja. Und, also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ob er da wirklich dann geherrscht hat oder ob die. Ja. Vielleicht haben ihm da einfach auch die anderen Inhumans gefehlt. Ja, genau, er war ja im Exil, also alleine, ja. Das führt mich zu Fitz und Simmons. Die beiden haben mir sehr gut gefallen zusammen in dieser Folge. Ja, ja. Weil, genau. Und ich fand es einfach, es ist so schön, wie diese beiden Figuren quasi immer. Interessante Sachen, Humor und auch so Tiefe miteinander verbinden, weil Fitz hat ja dann auch gesagt, was hat er eigentlich das Gefühl, wer er ist? Der hat es ja nur wieder hier rüber geschafft wegen uns. Also ohne uns würde der immer noch auf diesem Planeten festsitzen. Ja. Und quasi, das fand ich so schön, wie diese Szene. Also schon davor, als sie quasi den einen aufmachen und so, schon, man schon wieder merkt, dass sie wieder in eine Arbeitsbeziehung hineinfinden, wo sie sich gegenseitig sehr unterstützen und so. Die ja etwas ruhiger geworden ist allerdings. Und auch da, ich weiß nicht, ob sie da irgendwelche witzige Sachen sagen, aber es war einfach witzig, ihnen zuzugucken. Mhm. Und dann später, als sie ja quasi wieder um ihre Beziehung geht, auch diese Mischung aus Witz und aus ernst gemeinten lieben Sachen quasi. Und dass das da ist, das finde ich total cool, dass das bei denen immer so diese beiden Elemente sind, der Humor und die Ernsthaftigkeit ihrer Gefühle und so. Und ich finde wirklich schöne Chemie. Endlich mal ein Paar, bei dem man gesehen hat, warum sie sich gerne haben, wo man die Entwicklung gesehen hat, wie die ja schwierig ist. Also wenn beste Freunde und Freundin irgendwie das, also so in eine Liebesbeziehung übergehen, das ist einfach kein einfacher Prozess, weil du dir überlegen musst, ist es mir, also dass man Angst hat, die Freundschaft zu verlieren und all so Sachen. Und das fand ich schön, wie sie das wirklich so behutsam Schritt für Schritt zeigen. Und ich verstehe auch, dass das etwas ist, wo du nicht, das machst du nicht einfach puff und dann ist es da, sondern das ist echt nicht einfach, so diese schon sehr gute und enge Beziehung dann nochmals zu verändern. Und ich finde, dass jetzt in dieser Folge irgendwie, fand ich einen sehr schönen weiteren Schritt, den sie da gemacht haben. Mhm. Ich weiß, sie haben schon vorher geküsst, oder? Aber das fand ich jetzt die ersten Küsse, die ich so fand, ja. Die richtig gepasst haben, ne? Ja, weil da, wo ich so. Weil vorher war es, weil sie da diskutiert haben wegen ihrem Space Boyfriend. Und da war noch nicht klar, dass er tot ist. Das war, wenn ich das richtig im Kopf, vor dem Finale dort von der letzten Staffel. Also deswegen ist das jetzt der richtige Kuss, wo jetzt wirklich beide Ja, und das wie ist den auch Neuanfang das... machen konnten. Ja. Ja, stimmt, wir haben ja den Neuanfang gemacht und jetzt ist das quasi der erste Kuss seit dem Neuanfang. Mhm. Und auch in so einer Situation eben, die auch weitergehen kann und wo es nicht um die Trauer geht oder um, oh mein Gott, was kommt jetzt, sondern irgendwie, also da wissen sie ja noch nicht, dass alles kaputt gemacht wird, aber wo sie einfach auf dem Sofa miteinander sitzen und es auch einfach in einem, sie reden ja schon quasi auch über Tiefgehendes, aber es kann auch einfach ein Knutschabend werden, was weiß ich, oder, cool. oder ein Filmabend oder so. Also es ist so, es ist irgendwie cool, weil es etwas ist, was ihnen gehört und nicht mega dem übergreifenden, also eben nicht in eine große Schicksalssituation eingebunden ist. Es kann auch klein mal zuerst anfangen und kein Stress. Also Gemma sagt ja, eben wir haben jetzt so lange schon gewartet und Fitz war ja der dann zuerst gestoppt hat. Ja. Also das wie, dass sie da jetzt wie halt ihren Rhythmus wohl finden müssen. Das ist eben genau eben wegen der Freundschaft und wegen diesen Sachen, die passiert sind. Aber ich fand die Szene dann wirklich auch sehr positiv, also so wie es dargestellt wurde. Und die zwei Schauspieler passen halt in solch da wirklich gut zusammen. Ja, und die spielen auch einfach gut. Ja. Und dann der Moment, wo Fitz irgendwie sagt, ja, ich habe irgendwas irgendwie so Fantastisches ja vor mir. Und dann redet er über das Bild. Also das dann, der passt genau. Eben, damit es nicht zu kitschig wird, sondern das auch Humor. Und da wirkt es auch authentisch, das fand ich echt gut. Also als wären es eher die Schauspieler, die gerade ein Interview führen, weil ich habe, ich weiß nicht, ob du das YouTube-Video gesehen hast, da haben sie irgendwie ein Jubiläum gefeiert, vielleicht irgendwie 100 Folgen oder so, und haben so erzählt, was sie in ihrer Zeit bei Agents of S.H.I.E.L.D. so toll finden. Und dann redet der Schauspieler von Fitz irgendwie mega lange drüber, wie er so, ja, seine, jemand im Team, der die so süß ist und der so gern ihres haarige Gesicht küsst und auch so, hä? Und dann nimmt er so einen Hund hervor und so, redet dann über den Hund und zieht eben zu, die Gemma spielt es zuerst so, ah, und dann, was? Und das fand ich, diese Dynamik ist hier jetzt wie nochmals innerhalb der Serie, habe ich die jetzt da wiedererkannt und das fand ich sehr süß. Und das Schöne fand ich, dass sie ja trotzdem wisst, also dass er das andere ja trotzdem auch mitmeint. Ja, also, dass er sagt, ich habe ja was unheimlich Faszinierendes vor mir und ja, schon Gemma meint, aber es dann quasi trotzdem, wie du sagst, wieder witzig macht und nicht zu kitschig werden lässt. Ja, das fand ich super. Diese Zweideutigkeit immer schön. Ja. Gut. Also ich habe jetzt, also von meinen Notizen habe ich jetzt alles erzählt. Zu May und Coulson hat das eigentlich nicht groß. Ich bin einfach sehr gespannt auf die nächste Folge. Ich finde, das jetzt ist gerade der interessanteste Story-Twist dieser zweiten Staffelhälfte gerade. Ja, was ich schade fand, ist, dass quasi dadurch, dass wir jetzt wissen, dass Daisy unter Einfluss war, es noch nicht... also sie hat ja mit May dieses Gespräch übers Team und wie leitet man ein Team und so. Ja. Und da hätte ich gerne gewusst, wie Daisy diese Situation danach gehandhabt hätte, wenn sie nicht unter Einfluss gestanden hätte. Vielleicht wäre das anders gelaufen. Ja. Dass wir da quasi noch keinen richtigen Eindruck haben, keinen unverfälschten. Hoffe ich, dass der noch kommt, aber die Inhumans verschwinden ja nicht so schnell. Ja. Und ich denke, ein Teil ihrer Persönlichkeit bleibt ja trotzdem bestehen. Also das sind halt diese Mind-Control-Sachen kommen halt ins Spiel, wenn sie ihre Mission sozusagen erfüllen muss. Obwohl, so wie sie über Hive geredet hat, ist ja schon auch, dass sie jetzt wie vergöttert. Ja. Aber das andere Aspekte von ihr, eben, dass sie ja Lincoln befreien wollte, vielleicht schon damit zusammenhängt, dass sie noch mit ihm eigentlich diese Genau, und ich finde halt einfach, man kann es jetzt nicht recht sagen, das heißt, fürs Funktionieren vom Team bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht. Ja. Wie du sagst, es ist gerade eine sehr spannende Zeit und ich finde, sie haben interessante Themen, eben wie funktionieren ein Team, wie können wir unsere Kräfte miteinander verbinden und gut einsetzen, warum folgen wir einer Sache. Und was bedeutet es, eine Anführerin zu sein, eine Leaderin? Ja. das muss Daisy alles immer wieder lernen. Die hat es echt nicht einfach. Das ist echt so. Gut. Gut. Dann sind wir hier fertig, oder? Ja. Gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Und euch allen wünschen wir viel Spaß beim Serie schauen. Ja. Oder bei was ihr sonst macht. Mhm. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss. Tschüss.